gemein. Sie wandern mit fröhlichem Tritt, das Glück ihrer Jugend geht mit. Im Schattengärtchen wird Rast gemacht, wo über den Sommer schmecken lacht, das goldene Weinen erfüllt. Mein Lied klingt am liebsten gemüt. Willst du ein Deutscher sein, freu dich am deutschen Wein. Küss nur in deutschem Gaun schöne deutsche Braun. Willst du ein Deutscher sein, ehre den deutschen Rhein. Denk dran beim goldenen Wein, die herrlichste Heimat ist der. Ehre den deutschen Rhein, denk dran beim goldenen Wein, die herrlichste Heimat ist dein.